Auf der Schwäbische Eisenbahn gibt es viele Haltstationen. Sturgen, Ulm und Biberach, Neckar, Weira, Durlesbach. Trolla, trolla, trollala, trolla, trolla, trollala. Sturgen, Ulm und Biberach, Neckar, Weira, Durlesbach. Auf der Schwäbische Eisenbahn dürfen Kühe und Ochse fahren. Wirbler, Mädler, Weib und Ma. Kurz um alles was... Neulenkbach. Zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 5 Neo Lenkbach und das Fischernetz. Schon bald konnten sich die Arbeiter ihre einstigen Wohnungen nicht mehr leisten und waren gezwungen fortzugehen. Die Jahre des Pendelns waren angebrochen und würden ironischerweise wieder der neue Reichsbahn in die Hände spielen. Abseits der Fabrikstadt sollte sich schon alsbald eine Art Flüchtlingslager bilden, das Anlaufstelle wurde für die gesellschaftlich Geächteten, die Außenseiter, die Querdenker, Studenten, Wissenschaftler und Bürger, die jahrelang Unterdrückung des Regimes satt hatten. Nicht lange, und dieses Lager sollte zu einer kleinen Dorfgemeinschaft zusammenwachsen, um nur wenige Jahre darauf die Größe einer richtigen Stadt mit eigenen Märkten, Warenumschlagplätzen und Stadtvierteln anzunehmen. Diese Parallelstadt, die aufgrund von Armut oder Verfolgung fast 80% der ursprünglichen Bewohner Neulenkbachs geflüchtet waren und noch immer im Begriff stand zu wachsen, war der Reichsbahnführung ein Dorn im Auge. Die Menschen gaben ihr, obgleich das Regime nie einen rechtsgültigen Stadtstatus zugebilligt hatte, den Namen Neolenkbach. Diese Stadt ohne eigenes Statut war ein schier unendliches Meer aus Wellblechdächern und Baracken, mit unzähligen kleineren Marktplätzen, inoffiziellen Gemeinden, Territorien verschiedenster Cluster und Interessensgruppen, die jede ihr eigenes Ziel zu verfolgen schien. So sehr ihre Ideologien sie jedoch voneinander unterschieden, hatten sie doch eines gemein. Sie alle waren seitens des Regimes nur geduldet, nie jedoch offiziell anerkannt worden und würden es wohl auch nie werden. Gleich Neolenkbach selbst, das stets nur geduldet, aber nie offiziell als autonome Stadt anerkannt worden war, fristeten ihre Bewohner ein Dasein im Schatten. Sie bewegten ruhig ihre Hebel, öffneten leise Türen, führten geheime Gespräche in geschlossenen Räumen, entschieden über Veränderung, Schicksal und Fortbestand, pflegten jedoch mitnichten an die Öffentlichkeit zu treten. Alles sollte im Verborgenen geschehen, denn so vermochte dem geschworenen Feind der Reichsbahnführung niemand ein Gesicht zuordnen, und auch musste niemand fürchten, jedes Ziel eines Attentats zu werden. Dies war ihre Macht, und um mit aller Stärke agieren zu können, beschlossen einst die ältesten Räte der Gruppierungen in stiller Übereinkunft, ein inoffizielles Netzwerk für die Beschaffung und den Austausch von Informationen zu errichten. Dieses Netzwerk würde später unter dem Namen Fischernetz in die Geschichte eingehen und sollte seiner Art ein Parallelnetz zum Zwickernetzwerk, dem Überwachungsapparat des Regimes, werden. Schon bald würde das neu gegründete Fischernetzwerk nicht nur über Neolenkbach, sondern auch über Neulenkbach ausgeworfen werden. Es sollte seiner Idee nach das frische Fundament, der starke Grundpfeiler einer neuen Gesellschaft werden und dem Plan der GFR, der Gemeinschaft freier Reisender nach, letztendlich das Regime in die Schranken weisen und den gemeinsamen Feind der freien Reisenden, den geschworenen Feind aller Bürger, zu bezwingen. Die Menschen niederer Klasse bildeten jedoch aufgrund der Perspektivenlosigkeit, verursacht durch jenen perfiden, fangrahmähnlichen Unterdrückungsapparat des Regimes, der überall seine spitzen Ohren, seine wachsamen Augen hatte und in seiner Form so allgegenwärtig und zugleich unangreifbar schien, weiterhin in die Fabriken. Die Menschen verrichteten weiter müde ihr Tagewerk, kassierten ihren mageren Hungerlohn und hatten sich, gefangen in ihrem Alltag aus Arbeit und Überleben, scheinbar resignierend ihrem bitteren Schicksal gebeugt. Unter der Oberfläche des städtischen Lebens sprudelt jedoch im Verborgenen ein mächtiger Vulkan. Der gewaltige Druck auf die brüchig gewordenen, maroden Strukturen der etablierten gesellschaftlichen Hierarchien sollte von Tag zu Tag stärker werden. Und mitunter meinte manch einer, das Brodeln der unterdrückten Massen bereits vernehmen zu können. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.